Ja, herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast-Special. Begrüßen hierzu dürfen euch Hanni und Nanni. Wir haben unser erstes Special über ein ganz besonderes Thema. Das wird Hanni gleich vorstellen. Erstmal darf ich mich noch oder dürfen wir uns noch für die misslungene Tonqualität des ersten Podcasts entschuldigen. Wir haben fieberhaft daran gearbeitet und denke, ihr hört es gerade, haben eine Lösung für dieses technische Malheur gefunden. Ja, Podcast-Special, in unregelmäßigen Abständen wird es solche Einspieler geben. Dieses Thema wird uns jetzt gleich Hanni vorstellen. Ja, es geht um ein schönes Land namens Island. Warum interessiert dich das Land? Warum nicht? Ja, warum jetzt akut? Also, was ist der Anlass? Ach so, der Anlass, ja. Ich habe einen Urlaub geplant nach Island. Ah, okay. Ja, da bin ich gleich gespannt. Mit einem Kollegen, der auch Lust hatte, nach Island zu fahren, haben wir gedacht, ach dann, wenn du Lust hast und ich Lust habe, fahren wir doch gemeinsam nach Island. Und da wir letztes Jahr schon gemeinsam Urlaub gemacht haben und das relativ gut geklappt hat, haben wir gedacht, machen wir das nochmal, nur diesmal mit Auto statt zu Fuß. Ja, cool. Aber gut. Cool. Ich habe natürlich das zum Anlass genommen für den Podcast-Special heute, mal kurz zu gucken, was weiß ich über Island oder was weiß ich nicht. Weiterhin ist es auch so, dass wir natürlich beim Special ein, zwei Getränke verzehren möchten. Zum Getränk des Special-Podcast komme ich gleich noch. Ja, Island. Das, was ich über Island weiß, ist es eine kleine Insel. Ich habe mal ein bisschen bei Wiki geschaut. Meine Güte, 103.000 Quadratkilometer, 329.000 Einwohner, ein Bruttoinlandsprodukt, auch einer besseren Großstadt zuzuordnen. Aber sehr idyllisch, muss ich sagen. Und das, was ihr am Anfang gehört habt, das war die isländische Nationalhymne. Kann einem gefallen oder auch nicht, wie man es mag. Aber zurück zum Thema des Podcasts Getränks. Island hat eine ganz interessante Vergangenheit. Und zwar gab es in Island auch eine Art Prohibition. Prohibition. Und zwar Anfang 1900, ja, um den Dreh rum, sah es so aus, dass die isländische Regierung gesagt hat, wir schaffen ein allgemeines Alkoholverbot. Was allerdings dann zur Folge hatte, es wurde zu dem Zeitpunkt relativ viel mit Spanien gehandelt, insbesondere Fisch, isländischer Fisch, wurde auch viel gegen spanischen Wein getauscht. Und nachdem die Isländer gesagt haben, wir wollen keinen Wein mehr, haben dann die Spanier gesagt, wir wollen keinen Fisch mehr. Insofern wurde dann nach wenigen Jahren das Gesetz auch dahingehend wieder verändert, dass Weine erlaubt sind. Auch das hatte nur ein paar Jahre, war nur ein paar Jahre Gegenstand, bis dann auch Spirituosen und interessanterweise Biere bis 2,25% erlaubt wurden. Das war dann ein Zugeständnis wohl noch an die Hardliner der Pro-Prohibitionsfraktion. Ja, Ergebnis dieser ganzen Geschichte war, dass in den Pubs und Kneipen dann natürlich Bier mit 2,25% ausgeschenkt wurde, mit einem kleinen Topic, nämlich einem Schuss Wodka rein. Und da sind wir dann auch schon bei unserem Podcast-Special-Getränk. Wir trinken heute ein Bier mit 2,25%, hervorgerufen durch einen Schuss Limonade. Ja, und mit einem Schuss Wodka. Mein erster Eindruck: ja, es schmeckt. Es wird nicht mein Lieblingsgetränk, aber es schmeckt. Was sagst du, Mann? Es schmeckt, prinzipiell schmeckt es wie ein Radler. Wie ein Radler. Gut, in solchen Getränken ist Wodka dann wahrscheinlich auch eher geschmackslos. Vermutlich. Ja. Ja, wir haben uns für dieses Special entschieden, weil ich das Thema ganz interessant finde, beziehungsweise den Anlass. Hanni hatte auch schon gesagt, im letzten Jahr war er mit seinem Kollegen auf Tour, da war es ein längerer Fußmarsch, den können wir ja vielleicht auch mal irgendwann mal besprechen oder so. Ich weiß nicht, gibt es den Blog noch? Den Blog gibt es noch, ja. Wie finde ich den? Walking-hamburg.blogspot.de. Ah ja, also wer da mal Interesse hat, das war also eine mehrtägige, mehrwöchige Aktion, ein Fußmarsch aus dem Mitten Deutschlands nach Hamburg halt. 14 Tage. Basierend auf einer Wette. Okay, aber genau. Da wollen wir jetzt nicht zu weit ausschwelgen. Aber nichtsdestotrotz, da diese Touren immer ganz interessant sind, dachte ich mir, es ist ganz nett, mal drüber zu sprechen, weil ich selber auch noch nicht weiß, was ihr von Island erwartet, warum ihr euch für Island entschieden habt, was habt ihr vor, wie lange dauert es, wie übernachtet ihr, was für Fortbewegungsmittel gibt es, und das wären jetzt meine Fragen. Jetzt lasse ich Hanni einfach mal ein bisschen reden. Ja, also ich und auch der Kollege sind keine typischen Strandurlauber. Das ist das Schlimmste, was es gibt. 2 Wochen Pauschalreise nach Mallorca an Strand. Oder du bist, glaube ich, Skiurlauber. Winterurlaub ist auch nichts für mich. Bisschen kalt. Und deshalb interessiere ich mich mehr für Länder, für Städte, Städtereisen, Natur, Bauwerke und sowas. Ja, ein bisschen angucken. Kultur. Kultururlaub nennt man das genau. So, das Wort fehlte mir. Ja, wir hatten beide die Idee, witzigerweise mal nach Island zu fahren, Urlaub zu machen, und haben dann, ich weiß gar nicht, wie wir dazu gekommen sind, haben dann davon erfahren, dass jeweils der andere auch gerne mal nach Island fahren würde, und haben gedacht, ja, lass doch mal zusammen nach Island fahren, fliegen, in dem Fall. Und ja, haben dann relativ schnell klar gemacht, dass wir nach Island fliegen. Wie lange? Statt nach Hamburg zu laufen. Ja, wie lange? 10 Tage, denke ich, ist eine gute Zeit für Island. Ist ja auch nicht so groß. Und haben uns vorgenommen, einmal außenrum. Es gibt ja diese Ringstraße, die einmal außen an der Küste mehr oder weniger entlang führt. Einmal von Reykjavik außenrum bis wieder zurück nach Reykjavik. Und haben uns dafür ein Auto gemietet. Startzielpunkt ist also Reykjavik? Startzielpunkt ist Reykjavik. Beziehungsweise, ja. Kann man eigentlich irgendwo anders landen, oder? Ja, der Flughafen ist ja nicht Reykjavik, sondern Keflavik. Ah, okay. Ist nochmal eine Dreiviertelstunde Autofahrt von Reykjavik entfernt. Circa. Also auf der anderen Inselseite. Ja, so klein ist so die Insel dann doch. Okay. Wie gesagt, eine Dreiviertelstunde entfernt, und hoffentlich gibt es auch, wenn wir nachts dann da ankommen, irgendwie noch ein Transfer, der uns zum Hotel bringt, das nämlich in Reykjavik ist. Ach, das Auto gibt es nicht am Flughafen, so wie sonst? Auto, das mieten wir nicht vom ersten Tag, sondern wir haben erstmal noch 2 Tage in Reykjavik uns gegönnt und haben dann erst einen Mietwagen. Und deswegen haben wir erstmal 2 oder 3 Übernachtungen in Reykjavik. Das heißt, ihr fahrt dann 5-6 Tage? Und fahren dann 5-6 Tage oder so. Hm. Und da bucht man schon komplett die ganzen Hotels, oder ist das dann eher spontan? Wir haben alle Hotels gebucht schon. Ist ja auch nicht so, dass wir die einzigen sind, die dahin fahren. Ja. Wir wollen jetzt auch nicht. Island ist kein billiges Reiseland. Und dementsprechend wollten wir jetzt auch nicht unbedingt für ein Zimmer dann 200 Euro die Nacht bezahlen. Wir waren zwar schon relativ spät mit unserer Buchung, aber mittlerweile haben wir alle Zimmer gebucht. Man findet, wenn man sich Mühe gibt, auch in regelmäßigen Abständen Hotels, wenn es auch nicht so viele gibt, wo man dann mal übernachten kann. Du sprachst gerade die Kosten an. Da hatte ich noch auf der Seite, wo ich gegoogelt hatte, noch ein lustiges Gimmick gefunden. Es gibt eine App, die heißt Happy Hour Reykjavik App. Da wirst du durch die angesagten Clubs und Bars geführt in der Reihenfolge, wie die Happy Hours sind. Kannst du vielleicht mal auf dem Hinflug oder so im App Store gucken. Ja, hört sich interessant an, aber das soll definitiv kein Sauf- oder Partyurlaub werden. Das haben wir uns vorgenommen. Soll tatsächlich ein Kultururlaub werden. Und ich denke, Party machen. Auch wenn Happy Hour ist, ist einfach viel zu teuer da. Nee. Ja, da bin ich gespannt. Dann mache ich lieber zu Hause Party. Im Vorfeld haben wir uns auch darüber abgesprochen. Also nach dem Urlaub würde es auch nochmal ein Special geben. Über die Erfahrungen, ob die dann auch so alle eingetreten sind, beziehungsweise welche Erlebnisse ihr vor Ort erfahren habt. Habt ihr schon feste Programmpunkte? Also außer den Hotels jetzt, gibt es irgendwelche Parks oder Sehenswürdigkeiten, die man sehen muss oder sollte? Was heißt feste Programmpunkte? Also wir haben ja noch nichts gebucht. Wobei die meisten Sehenswürdigkeiten ja sowieso in der Natur zu finden sind. In der Regel Wasserfälle, wo es einige davon gibt, oder Geysire oder Felsformationen, wo es sicher auch einige interessante Sachen gibt. Welche Temperaturen herrschen da denn jetzt so, wenn man da so rumläuft? Jetzt im Moment, so im Hochsommer, auch der allerdings nur so bei 15 Grad. Ah, 15 Grad Hochsommertemperaturen. Optimales Wanderwetter. Genau. Ja, okay. Vielleicht, wenn man ganz viel Glück hat, mal 20 Grad, aber mehr gibt's da nicht. Jetzt, aber ihr wollt schon, wenn ihr jetzt mit dem Auto unterwegs seid, nicht nur Ziel ist, nicht nur die Strecke zurückzulegen in den 5-6 Tagen, sondern gezielt irgendwo anhalten und dann Naturpark oder so 2, 3, 4, 5 Stunden zu Fuß erleben, oder sind die 5 Tage dadurch ausgebucht, dass man, ich habe jetzt keine Vorstellung, wie viele Kilometer es außenrum sind. Nein, du kommst auch sicher, wenn du nur fährst, kommst du sicherlich auch in 2 Tagen außenrum. Ah, okay, also die Zeit hat man dann schon. Das ist jetzt, wenn man dann wirklich nur fährt. Ne? Nein, also wir wollen schon schauen, sonst macht es auch keinen Sinn. Richtig. Ne? Ja. Nicht sehe. Also ja, nein, wir haben uns schon auf der Karte, die wir uns ausgedruckt haben, die Punkte, die wir sehen wollen, markiert. Ah, also die Wasserfälle und Felsformationen. Ich bin gespannt. Ich habe mich auch nicht zu viel im Vorfeld informiert, beziehungsweise ja, ich lasse mich auch gerne überraschen. Ne? Wenn du bei Google irgendwie nach Island googelst, dann kriegst du direkt eine ganze Liste an Sehenswürdigkeiten und Fotos, und man will ja auch im Vorfeld nicht zu viel. Ja, das brauche ich da nicht mehr hin. Ist ja auch häufig so, dass, wenn man sich im Nachhinein an Urlaube erinnert, dass es manchmal die überraschenden beziehungsweise vorher nicht geplanten Dinge sind, die am ehesten hängen geblieben sind und am beeindruckendsten waren. Ja, dann natürlich so Sachen wie Whale-Watching, das wollen wir auf jeden Fall machen. Also Wale gucken, Bötchen rausfahren und hoffen, dass Wale da sind. Bucht, ja, okay. Das wird ja angeboten. Oder auch diese Papageientaucher, diese bunten Vögelchen. Mhm. Da gibt es auch Touren. Sowas wollen wir natürlich mal machen. Weiß nicht, einfach vielleicht mal eine Stadtrundfahrt durch Reykjavik machen. Ja. Heiße Quellen oder sowas gibt es da schon? Heiße Quellen gibt es da jedem. Wir haben Vulkan. So Geysir und sowas. Weil das kann sich immer sehr beeindruckend. Geysir haben wir auch, beziehungsweise haben wir auch auf unserer Route eingetragen. Heiße Quellen, wo man baden könnte, theoretisch. Aber der Strandurlaub ist ja nicht so. Gibt es auch. die Blaue Lagune. Jetzt wären wir fast beim Video-Podcast. Die Blaue Lagune. Die Blaue Lagune, wo man auch drin baden könnte. Soll wohl auch recht eklig sein, weil alle da drin baden. Und warum? Nichts passiert in der Lagune, kein Wasserwechsel. Ich weiß nicht, ob man das haben muss. Schauen wir mal, ob wir es uns anschauen. Das sind auch dann wieder so Sachen, die recht teuer sind. Ne? So ja, klar. 40 Euro für ein Schwimmbad-Eintritt ist aber dann... Ihr wollt jetzt schon ganz günstig. Ja, richtig. Außenrum um die Insel fahren. Das heißt, da ist auch so das meiste los. Oder auch dann mal ein Abstecher so... Keine Ahnung, 200 Kilometer ins Landinnere. Ja, das eher nicht, weil die Straßen... 200 Kilometer ins Landinnere wird wahrscheinlich schwierig bei der Insel, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Das Straßennetz auf Island ist nicht so ausgebaut wie bei uns. Also eigentlich ist es wirklich nur diese Ringstraße, die mittlerweile durchgehend asphaltiert ist, was auch vor einigen Jahren noch nicht so war. Also Autobahn, Straßen, wo du schneller als 90 fahren kannst, findest du auf Island nicht. Und, hat den Vorteil, man kann sich nicht verfahren. Man kommt zwangsläufig hinten wieder. Prinzipiell gibt es diese eine Straße. Ne, wenn du der folgst, kommst du wieder da an, wo du abgefahren bist. Das ist sehr praktisch. Aber ja, aus diesem Grund bräuchte man fürs Landesinnere, wo dann wirklich teilweise nur Schotterwege oder irgendwelche Schotterwege halt hinführen, nicht befestigte Wege. Da bräuchte man dann schon ein Geländefahrzeug, und das dann über mehrere Tage zu mieten, hätte unseren finanziellen Rahmen gesprengt. Zelt und allem dann ja wahrscheinlich auch. Das ist der andere Punkt. Hotels gibt es natürlich im Landesinneren auch keine. Da ist einfach Natur und sonst nichts. Du sprachst ja die Kosten an. Was veranschlagt ihr so mit Flug und so weiter für 10 Tage? So ganz grob mit den Daumen. Wir rechnen im Moment mal mit 1.000 Euro pro Person. Ja. Ja. Ja, 150 Euro am Tag, das ist durchaus, denke ich, realistischer Wert. Ja. Und wie gesagt, Mietwagen und Flug und Hotels sind ja alle gebucht und auch schon teilweise bezahlt. Ja. Insofern Flug ist momentan eine günstige Zeit. Man liest immer so von so günstigen Flügen für 70 Euro nach Reykjavik, sowas. Aber ich nehme an, wenn man sie dann braucht, gibt es die Angebote nicht. Wir haben jetzt für 70 Euro keine gefunden, nein. Ja, beziehungsweise, ja gut, eine Person, eine Strecke, vielleicht. Was haben wir jetzt bezahlt? Nee, ja, 350 haben wir hin und zurück pro Person. Pro Person, ja. Okay. Wie lange fliegt man? 3,5 Stunden, abzüglich der 2 Stunden Zeitunterschied. Also nach anderthalb Stunden. Nach anderthalb Stunden, genau. Oder du bist du zurück, dann das länger unterwegs. Zurück bist du dann, genau. Ja, das ist ja jetzt schon ein Stück weit im Norden. Wie ist es da oben schon so mit Tageszeiten? Weißt du das? Also, ja, im Moment, im Sommer wird es da so gut wie gar nicht dunkel. Das war jetzt meine Frage. Also, wir haben, glaube ich, 2 oder 3 Stunden nachts, wo es annähernd dunkel wird, aber nicht so dunkel wie es wie bei uns jetzt. Ja, das stelle ich mir schon toll vor. Die haben schon auf jeden Fall 22 Stunden Tag, so ungefähr. Da hätte ich euch empfohlen, da vielleicht mal im Winter hinzufahren. Ich bin mal gespannt auf den, wie sich das auf den Rhythmus, den Tag-Nacht-Rhythmus des Körpers auswirkt. Das Schlafverlangen, das Schlafempfinden. Und ich habe gehört, dass sich der Körper daran gewöhnt und man tatsächlich dann im Sommer in Island deutlich weniger Schlaf braucht, weil es länger hell ist. Weiß nicht, ob es stimmt, werden wir dann vielleicht sehen. Und dafür haben sie im Winter aber dann so gut wie immer dunkel, ne? Ganzen Tag. Weiß nicht, was besser ist. Ja, da werden wir ja sicherlich einiges von hören, wenn du wieder da bist. Vielleicht kriegen wir den Kollegen ja auch bewegt, mal mitzukommen, aber vielleicht ist, glaube ich, tendenziell schwierig. Ja, ich möchte aber kurz nochmal an der Stelle unterbrechen, beziehungsweise in Erinnerung rufen, unser schönes kleines Geräusch. So, da sind wir zurück. Wunderschönes neues Mixgetränk. Prost. Ein Radler mit Schuss. Oder ein Bier mit Schuss. Ja, Island. Hatten gerade eine Pause kurz drüber gesprochen und festgestellt, dass Island ja nicht im Euro ist. Da gibt es, wie heißt die Währung? Isländische Kronen gibt es da. Ja. Heißt, habt ihr richtig eingesagt? Heißt, für 1 Euro gibt es tatsächlich 147 Kronen. Also da kannst du dich richtig reich tauschen. Fühlen. Leider gibt es auf Island für die 147 Kronen deutlich weniger als bei uns für 1 Euro zu kaufen. Ja, wenn das Brötchen dann 50 Kronen kostet, ist das dann auch nicht mehr viel wert. Das ist richtig. Ja, wann geht die Reise los? Morgen. Morgen? Morgen Abend. Ja. 21.25 Uhr. Das war auch der Grund, warum wir den Special Podcast so kurzfristig eingeschoben haben. Geht der Flieger. Von welchem Ort fliegt man? Fliegt ihr? Wir fliegen von Düsseldorf. Von Düsseldorf. Ah ja. Ja. Okay. Nach Keflavik. Ja, da bin ich gespannt, mit welchen Erfahrungen ihr aus dem Urlaub zurückkommen werdet oder aus der Tour. Apropos Tour, nur mit Rucksack oder nimmt man einen Koffer mit oder wie macht man das? Tut man was in Reykjavik stationieren oder macht ihr es wie beim Walk nach Hamburg, alles in einen Rucksack? Nein, wir haben auch Koffer dabei. Weil wir haben ja einen Mietwagen, damit lässt sich gut einen Koffer transportieren. Also ja, das ist richtig. Das muss nicht sein, das auf dem Rücken zu tragen. Ja, aber gut, man kann einen Rucksack auch ins Auto stellen. Das muss man auch nicht die ganze Zeit auf dem Rücken haben. Ja, den Rucksack, der kommt trotzdem mit als Handgepäck. Ja, aber wir können ja ein bisschen mehr mitnehmen jetzt, ne? Ist ja nicht so, dass wir zwischendurch waschen müssten oder also das 2 T-Shirts 2 Wochen auskommen müssen. Ja, das war, also wir sollten vielleicht wirklich mal irgendwann über Hamburg sprechen, aber das war ja mit Sicherheit da ein Riesenthema. Das war da ein Riesenthema. Ein Rucksack, wo alles reingehört, inklusive Unterkunft. Inklusive Unterkunft und ja Verpflegung. Ja, Verpflegung nicht, aber Klamotten für 2 Wochen. Aber Island selbst, gibt es da noch was zu beachten? Irgendwie so, wenn man da hinfliegt, irgendwelche besonderen Impfungen gegen Krankheiten, Tiere, die da rumkrabbeln? Oder gibt es besondere Tiere, vor denen man sich fürchten sollte oder in Acht nehmen sollte? Die Hundsgemeine, Froschkröte oder so? Ist mir jetzt so nichts bekannt. Ab und zu verirrt sich wohl mal ein Eisbär. Oh, auf die Ringstraße. Auf der Ringstraße ist mit erhöhtem Schafe- und Ziegenverkehr zu rechnen. Ja, weil Zäune kennen die da eigentlich nicht so auf Island. Also wer sich mal richtig frei fühlen möchte, der geht nach Island. Hast du Bilder schon von der Ringstraße gesehen oder ähnliches? Also die Straße ist direkt am Meer, dass man auch immer das Meer sieht oder schon so 500 oder 1000 oder 2000 nicht Meter immer, Inlands aber auch. Aber auch. Also man auch, kriegt ja auch so den Küsteneindruck. Ja, auf jeden Fall. Mit. Ist also nicht nur eine Straße durch den isländischen Urwald, sondern die meiste Zeit sieht man schon Wasser, ja. Ja, auf, okay, auf einer Seite. Ja. Von Island gibt es tatsächlich auch flächendeckend Google Street View, was ja Deutschland noch nicht hingekriegt hat. Ja gut, aber man muss auch sagen, es ist eine Straße. Ja, selbst die Schotternebenstraßen sind, und die gut, in Reykjavik gibt es ja mehr als eine Straße. Ja. auch die sind mit per Street View erfasst. Also, ja. Also da kann man Urlaub nachher hier auch einfach per Street View nachfahren, diesen Urlaub, ja. Natürlich kommt man nicht so nah an. Mit dem Aussteigen wird schwierig. Genau, richtig. Ja, tolle Sache. Ja, möchtest du noch irgendwas dazu sagen? Ich meine, es kann ja auch sein, wenn er nicht wiederkommt, dass der letzte Podcast ist. Ja, das könnte natürlich sein. Also zum einen entweder, weil es uns so gut gefällt da, dass wir da bleiben, was ich aber glaube ich nicht, dass das passieren wird. Oder halt, gut, wir fliegen mit Air Berlin. Weiß nicht, wie da so die Statistiken sind, die wie sicher die uns dahin bringen. Ja, das wird schon klappen. Und wieder zurück. Ich meine, solange sie uns sicher hinbringen, ist ja alles gut. Da habe ich ja wenigstens noch was erlebt, ne, bevor es dann zu Ende geht. Sagt man sich das nicht immer vor seinem nächsten Urlaub? Besser auf dem Rückflug abstürzen. Nur die Meinung ändert sich dann schlagartig, wenn man zurückfliegt. Ja, ich würde sagen, wir haben vieles gehört und werden sicherlich vieles hören noch bei dem weiteren Special, wie angekündigt, wo wir dann über die Erlebnisse sprechen. Wir hatten uns vorgestellt, das Special vielleicht auch noch ein bisschen zu erweitern, dahingegen, dass unser letzter Gast, der Pilsner, der als einzigster gut auf dem letzten Podcast zu verstehen war, auch seine Erfahrungen von dem aktuellen letzten Splash-Festival mitteilt. Dann haben wir noch was ganz Interessantes, was wir in der Podcast-Episode 2 mit euch drüber reden oder ihr uns zulauschen könnt. Es geht um einen jungen Mann, der demnächst heiratet. Er ist jetzt in der heißen Phase. Er wird uns ganz frisch von seinen Erlebnissen, Gefühlen sprechen. Auch den packen wir dann mal nach der Hochzeit wieder ein und gucken, ob das dann alles so toll gewesen ist. Das ist so ein kleiner Ausblick. Ich weiß nicht, Hanni, haben wir noch irgendwas zu sagen oder möchtest du noch irgendwas sagen? Nochmal unser Gewinnspiel aufrufen. Nochmal unser Gewinn, ja. Wir haben noch immer keinen Gewinner für unsere super wunderschöne Tasse gefunden. Warum auch immer. Ja, ich verstehe nicht. Tausende von vielleicht, Zuhörern, keiner vielleicht haben, die, vielleicht haben die Leute Angst, uns eine E-Mail zu schreiben. Brauchen sie eigentlich nicht. Ja, ja, niemand braucht E-Mail? Angst haben. Wir... Wie lautet sie nochmal? Schreiben auch nicht zurück, wenn ihr das nicht wollt. Gibt uns ein Zeichen. Es gibt keinen Spam, genau, von wenn sie, uns. Wenn sie uns am Anfang der E-Mail ein Zeichen geben, werden wir sie nicht aufzeichnen. Ja, genau. Das Ding. E-Mail-Adresse? info@pod-spot.de. Ja, die Facebook-Seite läuft mittlerweile auch. Facebook-Seite läuft, YouTube-Seite läuft, iTunes findet man uns. Zu finden, wie? Bei Patreon findet man uns. Auf www.pod-spot.de gibt es alle Informationen. Pod-spot.de. Pod-spot.de. Ja, ich hatte es gerade falsch verstanden. Ich habe was anderes verstanden. Ich hatte gerade Pod-pod verstanden. Pod-pod. Pod-pod. Also ja, der Pod-spot. Pod-spot. Heute mal ganz ohne Spot, sondern als Special. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich weiß nicht, im Special... Aber da wir Special zu zweit sind, würde ich gerne auf das Singen unseres Themes verzichten. Wir hatten ja schon das Add-on der isländischen Hymne am Anfang. Ja, das reicht. Das muss reichen. Ich denke, das reicht. Ja, dann euch ein wunderschönes Wochenende und bis demnächst. Ich hoffe, demnächst auch mit Hanni wieder. Mit Hanni. Wieder. Ja, mit dir. Ja. Dass wir da mit sind. Das hoffe ich allerdings auch. Ohne dich wäre auch der Podcast schwer möglich. Ich müsste mich erstmal die technischen Gegebenheiten einlesen. Vielleicht sollte ich das alles niederschreiben, wie du da überall dich. Genau. Ja. Wo du was machen musst. Das machen wir. Gut, dann bye-bye und noch einmal vielleicht ein letztes Wiedersehen. Heute nur einmal Getränk ausgewechselt. Das ist echt traurig.